Was sind jetzt diese speziellen Funktionen, zum Beispiel von Rostock, innerhalb dieser NATO? Die NATO-Strategen machen, was das heißt, Wargaming, übersetzt Kriegsspiele, wo sie so ein bisschen eine Mischung aus die Siedler von Catan und Risiko, wie so ein Brettspiel, dann verschiedene Szenarien durchspielen. Auf Basis von einem so einem Kriegsspiel zum Beispiel wurde auch diese 4 Bataillone, die ich eben erwähnt habe, beschlossen. Und die Szenarien, die man da spielt, sind, also es ist eigentlich ein Szenario. Russland greift die baltischen Staaten an. Also praktisch, man sagt, Russland hat in der Ukraine bewiesen, dass sie unberechenbar sind und dass sie internationale Regeln nicht beachten. Und wer weiß, was als nächstes kommt, wahrscheinlich greifen sie als nächstes die baltischen Staaten an. Das ist praktisch das Szenario, auf dem man jedenfalls öffentlich in der NATO plant. Die NATO-Strategen sagen selber, dass dieses Szenario vollkommen unwahrscheinlich ist, aber trotzdem danach handeln sie. Also es geht darum, die Verteidigung der baltischen Staaten, die ja alle NATO-Mitglieder sind, sicherzustellen. Und deswegen geht es darum, die Nachschubwege oder die Zugangswege zu diesen baltischen Staaten, also zu Estland, Lettland, Litauen, freizuhalten. Und die laufen fast alle über die Ostsee. Und Truppenstrukturen aufzubauen, die dann im Fall von dieser Invasion von Russland eben der Nachschub wären. Und diese 4 Bataillone, die ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, die sind auch in diesem Kontext beschlossen worden. Die sind sozusagen, in der NATO nennt man das dann Tripwires, also Stolperdrähte, die eben vor Ort stationiert sind, damit dann, wenn Russland da einmarschiert, lösen sie sozusagen die Kettenreaktion aus, die dann massive NATO-Nachschub über die Ostsee bedeuten würde. Die NATO-Strategen sagen selber, das würde ein offener großer Krieg zwischen den NATO-Staaten und Russland. Also ein absolut nicht wünschenswertes Szenario im Endeffekt, ne? Genau. Sie bereiten sich eben massiv darauf vor. Ich glaube, niemand glaubt wirklich, dass Putin jetzt in Estland einmarschiert, einfach so. Aber hinter diesem, was dann direkte Invasion genannt wird, gibt es noch dieses Narrativ von der indirekten Invasion. Und dann, da fallen dann die ganze Zeit so Schlagwörter wie hybride Kriegsführung oder verdeckte Operationen. Es geht dann um so Sachen wie, dass Russland vorgeworfen wird, dass sie mit ihren U-Booten in finnisches Hoheitsgebiet eindringen oder dass sie Cyberattacken, also praktisch Hackerangriffe gegen die baltischen Staaten ausführen oder dass sie Soldaten einsetzen, die nicht als Soldaten gekennzeichnet werden oder dass sie irgendwelche Seeminen in die Ostsee legen und dann behaupten, dass sie die gar nicht gelegt haben und so. Das sind alles Sachen, die man in der NATO überlegt, die Russland ja auch machen könnte und teilweise wirft man es ihnen auch schon vor. Also zum Beispiel diese U-Boot-Geschichte wirft man Russland schon vor. Und mein Eindruck ist, dass der Diskurs schon dahin geht, dass man diese, was sie dann hybride Kriegsformen nennen, dass man die auch benutzt, um dann eigene, viel direktere und tatsächlichere Kriegshandlungen auszuführen. Ja, aber angenommen, die Einschätzung, dass Russland jetzt weder Estland noch Polen noch einen anderen Staat an seiner direkten oder indirekten Grenze überfällt, was will dann eigentlich die NATO machen, wenn jetzt angenommen irgendwo Minen angeblich sind, die Minen räumen? Dafür braucht man ja keine Bataillone. Was sind dann da eigentlich die Szenarien? Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Dieses mit den Minenräumen ist schon tatsächlich nicht so irrelevant, weil praktisch vor allem wie die Ostsee als relativ kleines Meer und mit wenigen Passagen, die man tatsächlich beschiffen kann und so, kann man die Ostsee relativ gut mit Minen dicht machen. Das heißt, es geht da schon darum, wer hat eigentlich Zugriff auf die Ostsee, Russland oder die NATO-Staaten? Und das ist ja dann auch nicht nur militärisch relevant. Für Deutschland ist zum Beispiel die Ostsee ja auch ein wichtiges Wirtschaftsgebiet. Aber es geht halt eben trotzdem militärisch darum, diese Routen über die Ostsee freizuhalten für einen Nachschub an die NATO-Ostflanke. Die Truppen, wenn die dann da angekommen sind, die könnten ja zum Beispiel auch in die Ukraine gehen von dort aus. Die müssen ja nicht unbedingt nach Estland gehen, sondern selbst wenn man überlegt, was ist, wenn die Situation in der Ukraine weiter eskaliert, dann braucht die NATO eben dieselben Nachschubrouten. Ich glaube, es geht insgesamt darum, dass in Osteuropa die sicherheitspolitische Lage eben immer weiter, immer destabiler wird und eine Konfrontation mit Russland, in welcher Form auch immer, also eben vielleicht auch in anderen Szenarien oder wahrscheinlich ehrlich gesagt in anderen Szenarien als dieses, Russland greift jetzt die baltischen Staaten an, auf denen man plant, die militärischen Strukturen vor Ort, die die NATO gerade aufbaut, die kann sie ja dann auch für andere Sachen nutzen. Ich glaube, worum es geht, aber das habe ich auch schon gesagt, ist praktisch, es geht darum, das Territorium, das die NATO sich genommen hat über die Osterweiterung, jetzt auch zu sichern, damit man es nicht wieder verliert. Und heißt das dann, dass geplant wird von der NATO, eigentlich die Ostsee unter ihre Kontrolle zu bringen und Russland da rauszudrängen? Ja, das ist eine andere Dimension. Das würde der NATO ja auch große Möglichkeiten geben, wenn man über weitere Wirtschaftssanktionen gegen Russland zum Beispiel nachdenkt. Zum Beispiel der russische Containerverkehr, von dem läuft über die Hälfte über die Ostsee raus. Da hatte die NATO wesentliche Werkzeuge in der Hand, um Druck auf Russland zu machen. Oder zum Beispiel über die Nord Stream Pipelines, über die ja russisches Gas nach Deutschland kommt. Die sind da ja auch relevant. Das ist jetzt in der NATO ein Shift, ist praktisch von in den letzten Jahren, nicht nur die NATO, auch Deutschland hat man sich fokussiert auf Einsätze out of area, also vor allem in Afrika und im Nahen und Mittleren Osten. Und was man jetzt eben sieht, ist, dass praktisch Europa als sicherheitspolitischer Raum wieder relevanter wird und es jetzt eben wieder mehr um Dinge geht wie Bündnisverteidigung und Verteidigung von eigenem Territorium. Ja, das bedeutet halt eben nicht, dass diese ganzen Interventionen überall in der Welt aufhören oder weniger werden, sondern man macht jetzt eben beides. Und vor dem Hintergrund wird dann eben auch klar, warum gerade überall von Aufrüstung die Rede ist. Diese ganze 2%-Diskurs und auch in Deutschland die Erhöhung vom Verteidigungsetat und die ganzen Rüstungsprojekte und so, die sehe ich alle in diesem Kontext.